Das Versprechen der Freiheit. Die meisten progressiven Intellektuellen sehen sich als Gesellschaftskritiker. Ihre Analysen machen auf Missstände aufmerksam und warnen vor Gefahren für universelle Werte wie Fairness und Freiheit. Damit erfüllen sie zwar eine wichtige Funktion, doch je alarmistischer sie vorgehen, desto eher entsteht ein progressives Paradox. Ihr Pessimismus schafft ein Bedrohungsszenario, in dem konservatives und rechtes Denken gedeiht. So denkt ein Drittel der Deutschen den Tatsachen zum Trotz, der Staat sei in einer Krise, die nur durch einen Regimewechsel zu lösen sei. Um diese Spannung aufzulösen und Menschen für Freiheit und Offenheit zu begeistern, sollte man stattdessen die Zahlen sprechen lassen. Die Welt ist sicherer und in fast allen relevanten Hinsichten besser als jemals zuvor. Wir leben länger und gesünder als früher und sterben seltener durch Gewalt. Im Westen ist die Beschäftigung und die Lebenszufriedenheit so hoch und der Wohlstand so groß, dass niemand in existenzieller Not leben müsste und wir im Prinzip der ganzen Welt helfen könnten. Für den positiven Effekt eines allgemeinen Gefühls von Sicherheit gibt es inzwischen auch Hinweise aus der Psychologie. So wie man Progressive durch Angst oder Ekel temporär konservativer machen kann, werden umgekehrt Konservative deutlich liberaler, sobald sie sich in einem Versuch vorstellen, unverwundbar und damit ungefährdet zu sein. Die zunehmende Demokratisierung hat das Leben sicherer und freier gemacht. In autoritären Regimen der Vergangenheit hingegen ähnelte die Welt noch eher Hobbes Naturzustand. Das Leben war hart und kurz, der Mensch arm, ohne Zugang zu Bildung und ohne die Möglichkeit zu reisen.